willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Die gesunde Mischung aus Technik, freier Software und Netzpolitik, das alles vereinigt in einem Podcast, das gibt's nur hier, nämlich dem TechView Podcast. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir im Programm Ubuntu für Android, ACTA vor dem EuGH, Überlichtgeschwindigkeit doch ein Fake, ButterFS hat nun einen Dateisystemchecker, BusyBox bekommt doch keine BSD-Alternative und Flash für Linux wird quasi eingestellt. Und wir fangen auch direkt an mit dem allerersten Thema, nämlich Ubuntu für Android. Wir haben es ja bereits in der Radio Tux Januar-Ausgabe mit einem kleinen Vorblick bereits gesagt, dass unsere Smartphones immer mehr zur PC-Plattform mutieren, im Grunde genommen, weil ja immer mehr Technik drin steckt, weil ja immer mehr Geschwindigkeit rausgeholt werden kann aus so einem kleinen Gerät. Und nun hat Canonical quasi als Ubuntu-Pate gesagt, ja, wir bringen tatsächlich Ubuntu als App für Android heraus. Und damit meinen die jetzt nicht diese ganz normale Ubuntu One Cloud App, die es einem ermöglicht, quasi dieses Ubuntu One-Gedönse zu managen oder darauf zuzugreifen und Videos oder Musik oder irgendwas runterzuladen oder hochzuladen oder sowas. Denn das gibt es ja schon was länger. Sondern man will das komplette Ubuntu-System quasi auf ein Android-System packen als eine ganz normales, also eine ganz normale Image-Datei im Grunde genommen. Und das soll einem ermöglichen, quasi das Ubuntu-System dann, wenn man das Smartphone an eine Dockingstation anschließt, die dann mit einem PC oder mit einem PC-Monitor oder mit einem TV-Gerät verbunden ist, dann soll eben auf dem Bildschirm ein kompletter Unity-Desktop erscheinen, der dann ganz normal benutzt werden kann, wie man es vom normalen PC halt auch kennt. Damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, braucht man natürlich ein aktuelles Smartphone. Das heißt, Canonical visiert da so die Quad-Kerne an, also wirklich tatsächlich Vier-Kern Smartphones, und die Mindestvoraussetzung ist dann tatsächlich schon die Dual-Core-Smartphones. Das heißt, man braucht da schon ordentlich Power, damit das Ganze tatsächlich auch als Desktop genutzt werden kann. Denn man spricht auch davon, dass im Grunde genommen Android parallel zu Ubuntu laufen soll, und da braucht man tatsächlich so ein bisschen was mehr Rechenpower, ein bisschen was mehr Arbeitsspeicher, damit das Ganze tatsächlich dann auch funktionieren kann. Die Integration soll sehr gut sein, so sagt man jedenfalls, und man kann auf den ersten Videos bereits sehen, okay, das ist mehr als eine CR-Root-Umgebung, die sie einfach da eingebaut haben. Wenn man nämlich zum Beispiel nach dem Einstecken in die Dockingstation dann nicht irgendwie eine ganz normale Bootphase des Systems erleben muss, sondern tatsächlich auch das System innerhalb weniger Sekunden dann einen Ubuntu-Desktop präsentiert und auch anzeigt und man dann bereits damit direkt loslegen kann und surfen kann, Dokumente bearbeiten kann, Videos anschauen kann und so weiter und so fort, dann macht das dann doch schon eine ganze Menge Sinn. Einkommende Nachrichten werden auch direkt auf dem Desktop angezeigt, egal ob es jetzt E-Mails sind, die werden ja sowieso schon mit einem hübschen Notify-OSD angezeigt, oben rechts in der Ecke, aber auch einkommende SMS auf dem Smartphone werden eben auch in den Ubuntu-eigenen Notifier angezeigt, und man hat auch die Möglichkeit, diese SMS dann zu beantworten. Dazu öffnet man einfach das Notification Center oder dieses kleine Menü, dieses kleine oben rechts, dieses Menü mit dem Postsymbol, und hat dann die Möglichkeit, dort auch eine SMS dann wieder zurückzuschreiben, einfach auf SMS klicken. Und dann öffnet sich, und das ist erstaunlich, ein, ja, so eine Art, ja, Emulator bzw. VNC-Fensterchen, wo dann die SMS-Applikation für ein Android drin läuft, und man hat dann da die Möglichkeit, mit Maus und Tastatur in dieser Applikation zu navigieren und dann die Antwort für denjenigen, der die SMS geschickt hat, halt eben rein zu posten und dann auch abzuschicken. Das funktioniert also sehr gut. Das heißt, die Integration ist doch schon recht ordentlich gelaufen. Es sollen sogar auch Telefonanrufe gehen. Da hat man aber allerdings noch keine Demo zu gezeigt, sondern man hat nur gezeigt, da gibt es eine Applikation, die heißt Telefon auf dem Ubuntu Unity Dash. Und das kann man dann tatsächlich auch auswählen. Das heißt, es gibt eine Integration in Ubuntu, in die Infrastruktur von Ubuntu mit Notify USD, mit dem kleinen Indikator für Messages, also diesen für Nachrichten, das Nachrichtencenter im Grunde genommen bei Ubuntu. Und man hat auch die Möglichkeit, eben die Android-Applikationen, die man vom ganz normalen Telefon, vom Smartphone her kennt, auch auf dem Desktop nutzbar zu machen, mit Hilfe einer Art VNC, so sah es jetzt jedenfalls für mich aus, also ein kleines Fensterchen, wo dann halt eben die Applikation läuft. Da fragt man sich natürlich auch, kann man dieses kleine Fensterchen eventuell auch in den Vollbild schalten und wird dann automatisch irgendwie skaliert oder sowas? Ich denke, gerade für die Leute, die mal ein Spielchen zocken wollen oder sowas, Angry Birds oder Fruit Ninja oder sowas, da macht das, glaube ich, vielleicht Sinn, dass man dann das Ganze auch mal in Vollbild auf dem Desktop zocken kann und dass es dann irgendwie skaliert wird oder sowas, weil ein kleines Fensterchen auf dem Desktop ist ja ein bisschen was blöd, würde ich etwas so finden. Natürlich müsste man das ein bisschen dann auch skalieren können, aber ich denke mal, dass die meisten Spiele dahingehend jetzt auch schon getrimmt sind, dass das möglich sein könnte, weil ja auch immer mehr Android-Tablets auf den Markt kommen und die haben natürlich eine größere Auflösung, eine vergleichbare Auflösung teilweise wie Netbooks und deshalb müsste es zumindest möglich sein, die auf diese Auflösung von eben, also diese Netbook-Auflösung 1366 mal 768 hoch zu pushen. Das müsste also tatsächlich irgendwie möglich sein, hoffe ich doch mal. Interessant ist, dass mithilfe der Dockingstation auch zwischen DVI- und HDMI-Ausgang unterschieden werden kann. Das spricht dafür, dass man tatsächlich auch ein Fernsehgerät anschließen kann und dass dann auch automatisch das System, das Ubuntu-System, was da läuft, oder der Treiber für Android, keine Ahnung, wie das jetzt ganz genau funktioniert, da kommen wir gleich nochmal zu, dann erkennt, dass da ein TV-Gerät angeschlossen ist. Und das Interessante ist, dann wird der Unity-Desktop in der TV-Oberfläche, also in dieser neuen TV-Oberfläche, die man bereits vorgestellt hat auf der CES dieses Jahr, das wird dann tatsächlich da auch geladen. Es hat ein bisschen bei der Videodemo ein bisschen was länger gedauert, aber ich denke, man kann das relativ gut noch optimieren, damit diese Ubuntu TV-Oberfläche ein bisschen was schneller startet. Zudem ist die Ubuntu TV-Oberfläche ja noch in der Entwicklung. Das heißt, die ist noch nicht ganz fertig. Vielleicht waren da noch ein paar Debugging-Messages an oder sowas, weshalb das etwas langsamer gestartet hat. Aber so ermöglicht man es auch dann tatsächlich Ubuntu auch vom Smartphone an ein TV-Gerät anzuschließen, dann kann man da seine Lieblingsurlaubsvideos oder Urlaubsfotos oder Lieblingsmusik einfach auf deinem TV-Gerät abspielen und das macht dann auch schon Sinn, dass man da eine extra Oberfläche bekommt für. Und das macht so das Smartphone zu so eine Art eierlegende Wollmilchsau, muss man tatsächlich sagen, weil ja tatsächlich auch damit ja die Media Center Geräte so ein bisschen abgelöst werden könnten für TV. Dann der PC zum Surfen mit Sicherheit, vielleicht auch ein Tablet, wobei natürlich ein Tablet immer so eine besondere Sache hat, dass er ja auch dafür genutzt werden kann, relativ gut in halb liegend oder halb sitzender Position mal ein Buch oder eine Neuigkeit durchzulesen. Ich glaube, das ist ein Feature, was halt eben so ein normaler PC nicht so richtig bietet. Deshalb würde ich mal die Tablets so ein bisschen rauslassen, aber die klassischen Netbooks zum Beispiel, die könnten tatsächlich, oder die klassischen Desktops vielleicht, die man zu Hause benutzt, die man sowieso nur fürs Surfen benutzt, nicht fürs Programmieren oder für aufwendig Videoschneiden oder sowas, da könnte man tatsächlich so als Surfstation, könnte man tatsächlich so ein kleines Dock haben, wo man eben sein Smartphone reinsteckt und somit eben sein Betriebssystem immer in der Hosentasche hat. Die Idee ist nicht komplett neu, muss man dazu sagen. Und man muss dazu sagen, Ubuntu oder Canonical hat bisher noch nicht erklärt, wie das Ganze technisch funktionieren soll. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Technik über und dahin, wo ich meine, wo sich das Ganze hinbewegt hat von der Technik her. Weil die Idee ist ja nicht ganz neu, sondern man hat ja bereits vorher schon oder es gibt bereits jetzt für Memo, Migo und mehr Geräte, gibt es die Möglichkeit, CH-Root-Umgebungen zu installieren. Das sind sowas wie abgeschottete Linux-Umgebungen im Grunde genommen. Keine virtuelle Maschine oder sowas, sondern einfach nur abgeschottete Linux-Umgebungen in einem eigenen Image, die dann mithilfe eines Change-Root, also wo man im Grunde genommen sagt, okay, hey Shell oder hey Bash, deine Root-Umgebung ist jetzt in dem und dem Verzeichnis. Das heißt, man leitet im Grunde genommen das Linux-System um für diese Shell. Deshalb heißt es auch Change Root. Und das ist halt eben eine Sache, die nicht ganz neu ist, weil es gibt es auch für Android, gibt es auch eine Debian oder eine Ubuntu CH-Root, das man ausführen kann, womit man dann per VNC einfach auch auf das grafische System zugreifen kann. gibt es auch für WebOS und was auch immer. Also für viele Geräte gibt es so eine CR-Root-Umgebung. Und ich glaube, dass Canonical da auch so ein bisschen drauf gesetzt hat, denn sie haben zumindest es andeuten lassen in ihrer Presseerklärung, dass sie sich mit Android einen Kernel teilen. Also den Linux-Kernel teilen. Und das weist schon so ein bisschen darauf hin, weil bei der CR-Root-Umgebung ja auch der Kernel vom Host-System im Grunde genommen benutzt wird, um eben die Programme auszuführen oder halt als Kommunikationsplattform dazustehen für die Programme der CR-Root-Umgebung. Und das scheint mir dann bei Ubuntu für Android tatsächlich auch so der Fall zu sein. Bei Ubuntus Version im Grunde genommen. Nur sie haben dann halt ein spezielles Feature, das einem erlaubt, tatsächlich wahrscheinlich einen Treiber in der Android-Umgebung, die einem dann erlaubt, quasi zu erkennen, okay, ich bin jetzt in der Dockingstation drin, jetzt starte mal irgendwie Ubuntu. Ob das Ubuntu tatsächlich auch die ganze Zeit im Hintergrund läuft, das denke ich mir nicht, weil sonst würde, glaube ich, das Smartphone so ein bisschen an Performance verlieren. Deshalb denke ich mir, dass es so eine Art Standby-Umgebung ist, die sie da erzeugen im Grunde genommen und auch ist das Suspend to Disk im Grunde genommen da laufen könnte und deshalb dann halt eben das System in wenigen Sekunden einsatzbereit ist, weil es halt eben nur wiederherstellen muss aus einer Datei im Grunde genommen. Und das ist, glaube ich, das, was Canonical da auch tatsächlich einsetzt. Außer, dass es halt eben mit dieser Dockingstation funktioniert, gibt es aber da doch relativ wenig, was bekannt ist momentan. Es gibt halt diese Demo, da kann man vielleicht noch ein bisschen hier und da spekulieren, was da jetzt verwendet wird. Aber ich denke mir tatsächlich, dass so halt spezielles CR-Root da sicherlich angebracht ist und dann funktioniert. Das dann auch mit speziellen Mount-Bindings arbeitet, so dass man auch auf das Android-Dateisystem zugreifen kann und so, wenn man zum Beispiel gerade ein Foto geschossen hat mit dem Android-Telefon und das dann in die Dock reinsteckt, dass man sofort in der Shotwell-Foto-Anwendung von Ubuntu dann dieses Foto auch wiederfindet. Da denke ich mir, da hat man tatsächlich Mount-Bindings gemacht. Das geht ja relativ einfach, damit halt eben diese Sachen dann automatisch synchronisiert werden im Grunde oder man die direkt auf Ubuntu dann auch ansprechen kann. Das gilt auch für Musik. Und auch für Videos, da gibt es ja, ich glaube, da wird ja noch der Banshee ausgeliefert, eventuell auch Rhythmbox. Muss man halt mal schauen, was da ausgeliefert wird. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Ubuntu für Android weiterentwickeln wird, was es da für neue Nachrichten und neue Neuigkeiten zu geben wird. Denn das klingt alles hochinteressant und könnte tatsächlich ja diese Surf-Sparte so ein bisschen ablösen, besonders wenn es halt eben um Netbooks oder sowas geht. Da macht es dann tatsächlich Sinn, dass eben eventuell man das für das Surfen und das ganz normale Anschauen von Webseiten oder Erfahren von Neuigkeiten man das Smartphone im mobilen Einsatz hat und dann, wenn man zu Hause ist und rumsurfen möchte, auf einem etwas größeren Display dann einfach das Mobiltelefon in eine Dockingstation reinpackt. Wie das Ganze dann jetzt auch tatsächlich funktionieren wird, ob es dann auch speziell einen Dock geben wird, womit man dann viele Geräte, sagen wir mal so, die einen HDMI- und USB-Ausgang bieten, anschließen kann, also ob es das von Canonical geben wird oder ob man da mit Herstellern kooperieren wird und dann die Hersteller tatsächlich, und so sieht es momentan jedenfalls aus, dann Ubuntu auch vorausliefern auf dem Android-System, zusammen mit der Dockingstation. Oder eventuell das separat anbieten, diese Dockingstation zum Kaufen. Das müssen wir nochmal sehen. Aber es ist zumindest eine interessante und positive Entwicklung, so wie ich finde. Canonical hat zumindest den Trend nicht verschlafen, sondern ist hier, glaube ich, an Nummer 2, weil es gab ja schon Motorola mit Atrix, die ja Ähnliches versucht haben, was allerdings natürlich kein richtiges Betriebssystem dann da war, sondern es war noch ein Android, was eben auf einem großen Bildschirm dargestellt worden ist. Und ich glaube, da geht Canonical einen sehr, sehr geschickten Weg und dann bin ich mal gespannt, ob sie sich damit tatsächlich auch durchsetzen können. Ja, von diesem technischen Thema, von diesem freie Software-Thema, kommen wir mal wieder zu einem netzpolitischen Thema. Wir haben es ja schon öfters hier angesprochen, ACTA, Inter-County Fating Trade Agreement. Das ist jetzt tatsächlich von der EU-Kommission zum EuGH, also zum Europäischen Gerichtshof, geleitet worden zur Überprüfung. Das heißt, der Europäische Gerichtshof soll tatsächlich das ACTA-Gesetz überprüfen. Aber Das ganz große Aber, das ist noch kein Gewinn für uns Anti-ACTA-Demonstranten, denn es besteht ja immer noch die Gefahr, dass der Europäische Gerichtshof sagt, okay, alles in Ordnung, und das wäre dann quasi das grüne Licht, worauf die EU-Kommission tatsächlich wahrscheinlich auch sitzt und das tatsächlich auch durchsetzen möchte, so. Und das wäre dann natürlich tatsächlich irgendwie doch schon ein bisschen was blöd, würde ich mal sagen. Denn da hätte man dann auch ja ein juristisches Okay und könnte dann damit tatsächlich die ACTA-Welle im Grunde genommen durchboxieren. Und dann könnten tatsächlich noch andere Wellen folgen. Da gibt es nämlich auch was Hochinteressantes, was quasi auf ACTA aufbaut im Grunde genommen, was diese stumpfen oder ja ein bisschen was unscharf formulierten Sätze, was das Internet angeht und die Maßnahmen gegen Urheberrechtsverletzungen im Internet, dass das noch ein bisschen was schärfer macht. Und zwar ist das IPRED eine neue Abkürzung, die wir dann wahrscheinlich auch lernen müssen, nämlich Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Und die baut dann im Grunde genommen auf ACTA auf und will tatsächlich dann auch Free Strikes und Gefängnisstrafen für Urheberrechtsverletzungen im Internet, je nachdem wie groß die sind und so weiter und so fort. Also die haben tatsächlich da, die hauen da richtig drauf, sagen wir mal. Das ist noch eine Stufe härter als das, was wir in den USA mit SOPA und PIPA gesehen haben. Das ist da doch nochmal eine Stufe draufgesetzt und das ist halt eben das, was uns dann da bevorsteht, wenn tatsächlich ACTA durchgewunken wird und wir dann sagen, ja okay, der EuGH hat es durchgewunken, jetzt hat die Kommission gut lachen und will das jetzt durchboxen und hat den Freifahrtsschein im Grunde genommen gewonnen, um dann auch IPRED hinterher zu schicken. Und das dürfen wir nicht zulassen, da müssen wir tatsächlich protestieren. Für die Leute, die es jetzt verpasst haben, es war jetzt am Samstag tatsächlich auch wieder eine Demonstration in einigen großen deutschen Städten, aber auch ein paar kleinere Städte haben natürlich mitgemacht. Und für diejenigen gibt es allerdings jetzt mittlerweile eine E-Petition, die man unterzeichnen kann. Und ich werde natürlich dann auch einen Link dranhängen, damit ihr da auch unterzeichnen könnt. Mit für, weil es momentan, glaube ich, an die 1000 Unterzeichner momentan nur sind. Wenn ich mich nicht irre, als ich unterzeichnet habe, jedenfalls waren es nur so viel. Vielleicht hat sich das mittlerweile exponentiell entwickelt und dadurch, dass es halt verbreitet worden ist durch die verschiedenen Medien, sind da vielleicht noch mehr Leute draufgesprungen. Auf jeden Fall müssen wir tatsächlich ACTA verhindern, weil eben hinter ACTA dann IPRED steht und das uns dann auch noch droht und das tatsächlich auch so schwammig wie ACTA in dem Bereich des Internets irgendwie formuliert ist, so wäre das dann auch mit IPRED tatsächlich auch konkret durchsetzbar. Das heißt, man könnte sich immer auf ACTA berufen mit IPRED und ja, wenn ACTA okay ist, dann ist IPRED auch okay. Jedenfalls so würden dann die Politiker wahrscheinlich denken. Und deshalb müssen wir sagen, nee, da wollen wir dagegen sein, da müssen wir dagegen sein und da müssen wir dann tatsächlich auch, deshalb starte ich mal den Aufruf tatsächlich auch, wenn wir weiterhin ein freies Internet haben wollen, wenn wir tatsächlich nicht uns von Providern in unsere Datenpakete schauen lassen wollen, dann müssen wir tatsächlich was gegen ACTA tun und mindestens dann so eine E-Petition unterzeichnen, damit dann tatsächlich ACTA mit allen Mitteln und Wegen irgendwie verhindert werden kann. Ja, von diesem netzpolitischen Thema kommen wir wieder zu einem Thema, wo ich dann tatsächlich nochmal quasi was richtig stellen muss im Grunde genommen. Das passiert ja auch nicht jedes Mal. Aber diesmal ist es halt tatsächlich so, dass wir uns stark mit dem Thema beschäftigt haben. Ich habe ja eine Sondersendung auch dazu gemacht. Das ist nämlich die Überlichtgeschwindigkeit, die man in CERN gemessen hat mit bestimmten Teilchen. Ihr könnt euch, ich weiß jetzt nicht, welche Folge es war, aber in der TechView-Podcast-Folge irgendwas mit 100, 120 oder sowas, da hatte ich dann mal berichtet darüber, dass CERN tatsächlich gemessen hat, dass es Überlichtgeschwindigkeitsteilchen gibt. Ich hatte da bereits auch schon darauf hingewiesen, dass es da ein paar Kritiker gibt, aber die konnten sich nicht so richtig durchsetzen, weil die haben gemeint, da wäre irgendwas mit der mathematischen Formel nicht in Ordnung. Die war aber in Ordnung. Es hat sich aber jetzt herausgestellt, und das wird wahrscheinlich Einstein freuen, der jetzt seit Jahren, nachdem er tot ist, im Grunde genommen immer noch im Nachhinein Recht bekommt. Es gibt tatsächlich keine Teilchen, die schneller sind als das Licht. Denn bei CERN im Forschungsinstitut hat man sich tatsächlich vertan und man geht jetzt von zwei Fehlern eventuell aus. Das eine ist, und das ist kein Rechenfehler, sondern es war einfach schlichtweg ein loses Kabel, was eventuell dazu geführt hat, dass eben der GPS-Empfänger per Glasfaser mit dem SPC, der da mit dem SPC sich kommuniziert, im Grunde genommen per Glasfaserkabel, dass da das Kabel irgendwie locker war und deshalb diese Fehlmessung im Grunde genommen zustande kam. Außerdem gibt es aber noch eine andere Theorie, dass eben ein zweiter Fehler sein könnte, der vielleicht waren es auch beide Fehler, die zusammen daran gehangen haben, weshalb man es nicht sofort gefunden hat, dass der Oszillator, der die Zeitstempel für die Messung erzeugt, wohlmöglich irgendwie fehlerhaft gewesen sein könnte. Sein könnte, sage ich jetzt extra vorsichtig, weil ich hatte ja schon letztens mal mich gefreut so ein bisschen, ja, juhu, Einsteins Theorie wurde ein bisschen widerlegt. Wir haben Teilchen, die schneller sind als Licht, als das Licht, und dann habe ich natürlich direkt an Star Trek gedacht und sowas. Aber ja, diese Euphorie müssen wir so ein bisschen was bremsen, und deshalb versuche ich mich so ein bisschen was vorsichtiger auszudrücken. Also entweder lag es an einem losen Kabel oder es war halt einfach ein Gerätdefekt, was eben zur Messung schuld ist. Natürlich fragen sich jetzt viele, das sind ja Professoren, das sind richtig gebildete Leute, das sind Leute, die sich da tagtäglich mit beschäftigen. Wie kann so ein Fehler überhaupt auftreten? Nun ja, man muss dazu natürlich sagen, und das war mir damals noch nicht bekannt, dass dieses ganze Messverfahren per GPS, dass das da tatsächlich das erste Mal eingesetzt worden ist. Und das ist natürlich ein bisschen, das macht natürlich den Verdacht noch höher, dass da irgendwie was falsch gelaufen ist. Und jetzt wissen wir, okay, die hatten natürlich dann weniger Erfahrung mit diesem Messverfahren per GPS und den Glasfaserkabeln und den Mess-PCs und so weiter und so fort. Und deshalb ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann einfach was schief gehen kann, weil es halt immer, wenn man ein erstes Experiment macht, dann kann man irgendwie nicht immer davon ausgehen, dass die Daten, die man da rausbekommt, richtig gemessen worden sind. Da muss man tatsächlich auch mehrmals messen und mehrmals Kontrollmessungen machen und vielleicht auch mehrere andere Messverfahren ausprobieren, um herauszufinden, ob man ungefähr genau das Gleiche herauskriegt. Und das hat man jetzt tatsächlich auch gemacht und ist dann halt dazu gekommen, okay, die Überlichtgeschwindigkeit war tatsächlich ja kein Fake, wie ich es vielleicht anfänglich behauptet habe, aber es ist zumindest einfach ein Messfehler gewesen, eine Fehlmessung im Grunde genommen. Ja, und da müssen wir natürlich jetzt mal schauen, was die Leute vom CERN jetzt machen werden, ob die jetzt ihr Messsystem nochmal überarbeiten werden und noch einmal das Ganze testen werden, ob die es jetzt nochmal testen werden mit einem unabhängigen Messsystem und dann vielleicht noch ein paar Berichte bringen, da müssen wir nochmal schauen. Aber insgesamt, glaube ich, war diese Richtigstellung notwendig, jedenfalls für die Leute, die immer noch fest davon überzeugt sind, okay, in ein paar Jahren können wir quasi à la Star Trek mit Überlichtgeschwindigkeit zum Mars fliegen oder sowas. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell möglich sein. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir sind in der Halbzeit der Sendung quasi schon angelangt. Und kommen und widmen uns wieder tatsächlich einem Technikthema zu, beziehungsweise nur noch Technikthemen. Und zwar gibt es das lang ersehnte Dateisystem-Check-Tool für ButterFS endlich. Das heißt, lange musste man tatsächlich warten, bis es halt eben ein Dateisystemprüfer und auch ein Tool gibt zur Wiederherstellung von bestimmten Dateien oder zum Reparieren von Dateisystemen, die eben mit ButterFS ausgestattet worden sind. Fedora, das ja ButterFS tatsächlich mit Fedora 17 als Standard aufnehmen wollte, hat durch die Verzögerungen an diesem Dateisystem-Check-Tool und einigen anderen kleinen Problemchen an dem ButterFS wieder einmal ButterFS verschoben und auf Fedora 18 eben in diesen Release-Plan reingeschoben. Und das ist, glaube ich, eine der ersten Werte, die da drin sind, weil die Entwicklung an Fedora 18 noch gar nicht stattgefunden hat, sondern man tatsächlich immer noch an Fedora 17 weiterentwickelt. Und ButterFS, ich habe es ja letztens mal schon erwähnt in der Sendung, da gab es ja dieses coole Snapper-SUSE-Tool, also von OpenSUSE-Entwicklern gemacht, was einem ermöglicht, tatsächlich mit ButterFS vernünftige Snapshots zu erstellen und die dann auch wieder herzustellen. Ich glaube, da gab es auch viele Leute, die sich dafür interessiert haben. Und vor allen Dingen haben viele Leute mir geschrieben, dass sie tatsächlich, das wäre, glaube ich, so das Allheilmittel für Server, dass wenn man da ein Update macht, ein Kernel-Update oder was auch immer oder ein neues Modul installiert und auf einmal klappt der Server nicht mehr, dann muss man nicht irgendwie in Panik rumlaufen und so weiter und so fort, sondern hat dann die Möglichkeit einfach mit einem alten Snapshot, also da braucht man noch nicht mal, also richtig, da muss man einmal rebooten oder sowas und dann hat man seinen alten Snapshot, hat den geladen und dann ist der Server halt wieder an. Das ist halt innerhalb von wenigen Minuten möglich und da wäre halt die Ausfallzeit nicht zu groß. Das hat viele Leute gefreut. Jetzt freut es sicherlich auch einige Leute, die bereits mit ButterFS unterwegs sind und das auch testen wollen, dass es einen Dateisystemchecker gibt. Ob der tatsächlich auch noch irgendwas reparieren kann auf dem Dateisystem, ist noch ein bisschen was fraglich, weil er steckt momentan in dem hochexperimentellen Kernel-Baustellenbereich und soll halt eben nur auf experimentellen Systemen eingesetzt werden. Also ich würde es empfehlen, vielleicht in der virtuellen Maschine oder eventuell ein kleines Image anlegen nebenbei, wo man dann das mit ButterFS formatiert, unter dem Linux-System, unter dem Mac-System oder sowas. Wobei Mac natürlich ButterFS gar nicht unterstützt, aber unter einem Linux-System einfach mal ein kleines DD-Image anlegen und dann da mal das mit ButterFS formatieren und dann ein bisschen was ausprobieren und austesten. Sich eventuell dann auch einen neueren Kernel, einen experimentellen Kernel vielleicht installieren, damit man das Ganze auch ausprobieren kann, tatsächlich mit den allerneuesten ButterFS-Dateisystem und dem System-Check-Tool. Und dann kann man sicherlich ein bisschen was schlauer werden, ob man das dann tatsächlich auch einsetzen möchte. Es gibt ja noch einige andere Linux-Distributionen, die eben auf ButterFS setzen oder gesetzt haben. Migo hat ja angekündigt, auf ButterFS zu setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass Tizen, der Nachfolger im Grunde genommen, das Nachfolgeprojekt, dann eventuell auch auf ButterFS aufsetzen wird. Und eventuell dann auch mehr, also der inoffizielle Community-Nachfolger von Migo, der ja auch als Basis oder als Standardbasis gilt für Plasma Active, was ja auch interessant ist. Und ich glaube, die werden dann auch, ich weiß nicht, ob es bei dem Spark-Tablet schon der Fall sein wird, ich fürchte nicht, aber man wird sicherlich dann irgendwann mal auch Tablets haben, die eben auf ButterFS aufsetzen. Das hat den Vorteil, dass man tatsächlich dann das System mit wenigen Schritten einfach wiederherstellen kann. Und ja, die Leute, die es ausprobieren wollen, müssen halt tatsächlich diesen hochexperimentellen Kernel oder in diese Kernel-Baustelle reingehen und dann mal einfach das Modul sich runterladen und den Dateisystem-Checker und dann kompilieren fleißig. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das so ein bisschen was, ja, das hat doch ein bisschen mehr was, also Technik, aber auch ein bisschen was lizenztechnisch Gedönse, freie Software. Im Grunde genommen, es geht um freie Software. Busybox bekommt jetzt nämlich doch keinen Fork von Sony. Wobei nicht direkt von Sony direkt, sondern eher von einem Sony-Entwickler. Nämlich, ihr habt es vielleicht gehört, vor ein paar Wochen, da hat der Sony-Entwickler Tim Bird wegen Angst vor GPL-Verletzungen und Verstößen und Klagen, die dann irgendwie damit einhergehen, angekündigt, eine BSD-Variante von Busybox nachzuprogrammieren im Grunde genommen. Und wer Busybox nicht kennt, Busybox ist im Grunde genommen eine abgespeckte Bash-Shell, die fast in allen Geräten so rumläuft, die man so kennt. Also Router, die vielleicht gerade neben euch auf dem Tisch stehen oder bei euch zu Hause auf dem Tisch stehen. Smartphones, Android, glaube ich, hat allerdings keine... Hat auch an den BSD eigene Busybox-Entwicklung, Toolbox, glaube ich, nennt sie sich. Aber hier Memo, Migo und wie sie alle heißen, also die echten Linux-Systeme für Smartphones oder sowas, die haben tatsächlich auch eine Busybox mit an Bord und ja, viele andere Systeme halt eben auch Receiver oder DVD-Recorder, was auch immer, die haben dann tatsächlich eine Busybox mit eingebaut. Und da sind natürlich Firmen wie Sony so ein bisschen was, wenn die sich nicht eben richtig mit GPL auskennen, ein bisschen was... ja, vorsichtig oder ein bisschen was, ja, ängstlich, dass sie eventuell ihren ganzen Quellcode freigeben müssen von dem System, von diesem Receiver oder dem DVD-Player oder Blu-ray-Player, den sie da rausgebracht haben. Was natürlich eine unbegründete Sache ist im Grunde genommen. Allerdings hat diese anfängliche Ankündigung dann zu einer Art Flame War geführt, die ja dann sehr stark von GPL-Befürwortern und halt eben Ablehnern geführt worden ist. Und im Grunde genommen muss man tatsächlich sagen, dass da... Es war eine Art Flame War. Es war eigentlich ein kompletter Mix aus Halbwahrheiten und Food, mit dem man sich da um sich geworfen hat, und war nicht sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute dann so streiten zu sehen auf verschiedenen Plattformen, Twitter, Identica, Google Plus und so weiter und so fort. Nun hat sich der Bradley Kuhn, der Executive Director of Software Freedom Conservancy, mit Tim Bird zusammengesetzt, also tatsächlich physikalisch zusammengesetzt mit ihm, und ihn davon dann überzeugt, dass die Sorgen rund um die GPL im Grunde genommen unbegründet seien. Und Bird hat dann tatsächlich damals noch befürchtet, dass eben eine Firma, die auch unbewusst die GPL-Lizenz eventuell verletzt, wobei ich mich da frage, wie kann man das unbewusst machen? Nun ja, dass sie vielleicht dann tatsächlich auch nicht nur verklagt werden könnten, sondern auch all ihre Produkte vom Markt genommen werden müssten. Und das wäre dann natürlich für so eine Firma wie Sony eine finanzielle Katastrophe, wenn dann beispielsweise eine PlayStation oder sowas vom Markt genommen werden müsste, PlayStation Vita oder sowas vom Markt genommen werden müsste. Das wäre tatsächlich eine Katastrophe, für kleinere Firmen sogar noch eine größere Katastrophe, weshalb die Firmen so ein bisschen skeptisch sind, was GPL angeht. Allerdings ist das natürlich, das hat Bradley Kuhn dann tatsächlich auch dem Tim Bird dann erklärt, wird eben bei Lizenzverletzungen der Firma im Grunde genommen die Firma dazu nur aufgefordert, eben die Lizenzbestimmungen einzuhalten und einen kleinen Strafbetrag zu bezahlen. Das heißt, es ist bisher noch nie so weit gegangen, dass man komplett irgendwelche Hardware aus dem Sortiment nehmen musste, wenn man eine GPL-Verletzung gemacht hat, sondern man hat sich dann tatsächlich gestritten. Das kam schon vor. Es gab auch schon Klagen, die man durchsetzen musste vor Gericht. Das waren aber dann meistens so Sachen, wo man das allererste Mal so ein Gericht dann auch entschieden hat in Sachen GPL, ob das jetzt durchgesetzt werden muss oder nicht. Und da haben die Firmen sich halt doch ein bisschen was weit aus dem Fenster gelegt und meint, ja, versuchen wir es mal und eventuell kriegen wir recht. Und im Grunde genommen werden halt auch, und das war auch noch nie, irgendwelche Geräte vom Markt genommen, sondern es wird halt eben nur darauf gepocht, dass eben die Firma die Lizenz einhält. Und wenn sie das nicht gemacht hat, dann muss sie halt eine Strafe zahlen. Ich kann mir vorstellen, dass auch hier wie heißt die Firma, wo der Bradley Kuhn drin arbeitet? Das Software Freedom Conservancy. Software Freedom Conservancy, dass die dann tatsächlich auch, sagen wir mal, so ein kleines Startup oder sowas, die jetzt nicht gerade viel Kohle haben, nur mal so einen Hinweis schickt, und wenn die dann sagen, ah, okay, haben wir vergessen oder haben wir, machen wir gleich und dann den Quellcode hochladen und frei zur Verfügung stellen, dass das dann auch eventuell auch so eingestellt werden kann. Also das ist natürlich, kommt immer drauf an, um was für eine Firma sich handelt. Wenn es jetzt eine große Firma ist wie AVM, wie Sony, da werden wir natürlich nicht so viel Nachsicht zeigen. Da pocht man dann doch auf so einen kleinen Strafbetrag, der dann eingehalten werden soll, damit man sich halt außergerichtlich einigt. Ansonsten muss man halt vor Gericht. Aber im Grunde genommen ist es halt nicht so wie bei den Patent-Wars, so will ich es mal sagen, wo Apple jetzt auch ihren E-Mail-Push-Dienst irgendwie abschalten musste, weil Motorola irgendwie ein Patent angemeldet hat oder wie war's. Also das ist da jetzt nicht zu befürchten mit der GPL-Software, und ich glaube, das ist gut, dass die sich jetzt geeinigt haben, auch neben diesem ganzen Flame War geeinigt haben, und dass das nicht weiter eskaliert und dann zu einer unendlichen Geschichte wird. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, und vielleicht sollte, und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Bradley Kuhn und sein Software Freedom Conservancy so ein bisschen mehr Aufklärungsmaßnahmen machen müssen. Vielleicht nicht nur sie, sondern auch das Free Software Foundation in Europe zum Beispiel, also in Europa. Die müssten, oder vielleicht auch die Free Software Foundation allgemein in Amerika, international, müsste da ein bisschen mehr Aufklärung bereitstellen, gerade auch für Firmen, die das Ganze dann auch mit kommerziellen Produkten irgendwie bundeln wollen, GPL-Software. Inwieweit das dann möglich ist und was für Gefahren es da gibt. Die haben ja im Grunde genommen auch die Anwälte, die sich damit beschäftigen, die dann tatsächlich auch sowas machen könnten. Also ein bisschen Aufklärungsarbeit wäre eventuell notwendig. Aber man muss sich natürlich auch wundern, dass es ganze Rechtsabteilungen bei Sony oder sowas gibt und die dann tatsächlich auch hätten, ja, das, die müssten es eigentlich wissen, wie man mit GPL-Software umgeht und was für Konsequenzen es hat, wenn man GPL-Software, den Quellcode von GPL-Software nicht freigibt. Also die müssten es eigentlich wissen, wie man damit umgeht und wie man sich damit einigt und so weiter und so fort. Und das müsste denen eigentlich klar sein. Mir macht das so ein bisschen so einen Eindruck, und das hat, glaube ich, Tim Bird dann auch irgendwann mal erwähnt, dass er so eine Art Alleingang gemacht hat, also das nicht irgendwie mit Sony abgesprochen hat, sondern das so nur als Sony-Mitarbeiter halt eben so allein mal angekündigt hat. Und wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird, werden wir mal sehen. Es gibt auf jeden Fall für Busybox schon Alternativen. Ich habe ja bereits angemeldet oder angesagt, dass Android eine Alternative, glaube ich, zu Busybox ausprobiert hat oder immer noch benutzt, nämlich Toolbox, glaube ich, so heißt das Ganze. Und das steht tatsächlich unter BSD-Lizenz. Und solange es halt freie Software ist oder Open Source in dem Sinne, dann habe ich da nichts dagegen. Da können sie sich auch gegenseitig ein bisschen was Konkurrenz machen, so sagen sie sich nicht die Köpfe einschlagen, wie man es momentan mit den verschiedenen kommerziell proprietären Anbietern von Software sieht, die sich ja mit Patenten und Lizenzen und Geschmackspatenten oder sowas gegenseitig die Köpfe einschlagen. Solange das halt in der freien Software, in der Open-Source-Szene nicht so der Fall ist, habe ich da nichts dagegen, dass man da ein bisschen gesunde Konkurrenz oder gesunden Konkurrenzkampf betreibt. Ja, kommen wir zu dem letzten Thema dieser heutigen Folge, nämlich einem weiter technischen Thema, nämlich Flash für Linux wird nach der Version 1.2 im Grunde genommen quasi eingestellt. Adobe hat nämlich angekündigt, dass der Flash-Player für Linux, so wie er jetzt besteht, als Plugin-Erweiterung für NSAPI, also für die Netscape-API, die ja in allen Browsern im Grunde genommen, die unter Linux laufen, mit eingebaut ist, dass die im Grunde genommen eingestellt wird. Danach soll der Flash-Player eben oder die Bestandteile des Flash-Players in einem neuen Plugin-Konzept nur noch im Webbrowser Chrome ausgeliefert werden. Dieses neue Plugin-Konzept oder die neue API ist die PA-API, Codename Pepper. Ich glaube, Pepper-API hört sich besser an, die halt eben bisher nur von Chrome unterstützt wird und tatsächlich dann auch weiterentwickelt wird. Und Firefox und andere Browser haben tatsächlich dann noch kein Interesse irgendwie bekundet, das überhaupt zu übernehmen. Weshalb man davon ausgehen muss, dass dann tatsächlich nach Version 11.2, also Version 12 oder 11.3 oder sowas, vom Flash Player dann eben nur noch im Chrome ausgeliefert wird. Es wird auch keine Standalone-Version mehr geben, die man sich runterladen kann, sondern es wird tatsächlich nur noch im Chrome da sein. Das heißt, die Leute, die den Chromium benutzen, wo das ja nicht der Fall ist, dass da Flash vorher ausgeliefert wird, die müssten das sich halt irgendwie aus dem Chrome rausfrickeln, damit sie halt eben auch den Flash-Player auf Chromium ausprobieren können. Und Firefox-Leute oder Nutzer vom Conqueror oder von anderen WebKit-Browsern, die haben dann komplett, müssen sie in die Röhre schauen oder müssen dann halt tatsächlich komplett auf HTML5-Video umschalten oder eben Alternativen wie Gnash oder Lightspark benutzen, was ja alternative, freie Flash-Player sind. Alles im Alle sehe ich da sowieso den Flash-Player so langsam aussterben. Den sehen wir ja schon seit Jahren aussterben im Grunde genommen. Und da ja auch immer mehr wichtige Flash-Seiten, gerade für Videostreaming, ansonsten kommt ja Flash zumindest bei mir fast nie auf die, mir jedenfalls nie vors Gesicht. Vielleicht ein paar Werbung, aber Werbung habe ich bei mir auch per Adblock auch ausgeblockt im Grunde genommen, ausgeschlossen. Kommt bei mir tatsächlich Flash nur tatsächlich, zu oft tatsächlich gesagt, bei Videos vor. Und ja, Flash-Spiele, da bin ich nicht, das ist nicht so mein Fall, da bin ich also nicht so, kann ich mir vorstellen, Browser-Games in Flash, die gibt es immer noch, aber ist tatsächlich nicht so mein Fall. Und ich denke auch, gerade in Sachen Spielen, da ist ja HTML5 sogar noch eine Ecke weiter als, glaube ich, mit dem Video-Tagging. Und da müssen wir halt mal schauen, es gibt halt jetzt große Sachen, also YouTube, wenn ich da auf HTML5 schalte, dann wird mir 99,9% aller Videos werden mir tatsächlich im HTML5 Player angezeigt. Ich weiß ja nicht, ob es MP4 oder WebM ist. Auf jeden Fall beim Chromium macht das ja nicht so viel. Da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt andere Webseiten, die auch jetzt HTML5 Video-Streaming mit einbauen. Es gibt jetzt eine Zusammensetzung von verschiedenen Firmen, die jetzt auch, das ist vielleicht wieder eine traurige Nachricht, DRM für HTML5 für das Videotag irgendwie einführen möchten. Google ist der einzige, die sich so als größere Firma, die an der Verhandlung mit beteiligt ist, die sich dagegen ausgesprochen hat und dann auch mit technischen Argumenten dagegen argumentiert. Wobei man natürlich sich fragen muss, ja, hättet ihr das nicht etwas leiser verkünden können, also diese technischen Probleme, weil sie hätten dann vielleicht das mit diesen technischen Problemen einfach übernehmen können und dann wäre es halt sehr einfach gewesen, das DRM zu umgehen. Ich bin auf jeden Fall nicht ein DRM-Freund, deshalb würde ich sagen, nee, besser nicht. Also HTML5-Video, so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich relativ gut. Ich meine mich zu erinnern, dass YouTube sogar jetzt auch Untertitel in HTML5 anzeigen kann. Das heißt, dass dieses Problemchen ja auch, was viele gesagt haben, dass das nicht funktioniert, dass das jetzt auch drin ist. Wie das jetzt mit Werbung aussieht, das ist ja für kommerzielle Anbieter immer, gerade auch für YouTube, immer ein großes Thema. Da kann man natürlich auch was basteln. Das ist ja alles JavaScript, CSS, was in dem halt der Player gebastelt ist. Da kann man sicherlich auch irgendwann mal eine Implementierung starten, wo man dann halt auch Werbung irgendwie einblenden kann, auch in Sachen Overlay und so weiter und so fort. Das geht alles. Das muss man halt nur machen. Da muss halt eben einer das nur machen. Das ist halt nicht irgendwie was, was jetzt 5-6 Jahre dauern wird, bis das einer implementiert hat. Hoffe ich jedenfalls, sondern das kann man in einem Monat von 2 Monaten, vielleicht 3 Monaten mit Testing und so weiter und so fort, kann man das Ganze dann tatsächlich auch durchboxen. Man muss es halt eben nur machen und machen wollen. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit und Zeit ist Geld, wissen wir, und es ist halt nicht immer jetzt die große Erfolgsaussicht, dass relativ schnell das Geld für diese Zeit, die man da investiert hat, für das Entwickeln eines solchen Plugins dann auch wieder reinkommt. Ja, Flash auf anderen Plattformen, also Windows, das muss ich auch noch kurz erwähnen, oder macOS soll weiterhin halt auch als nicht pepperfähige Version rauskommen für andere Browser, halt eben für Safari, für den Internet Explorer, für Firefox oder was auch immer auf den anderen Plattformen, soll es halt eben weiterhin noch dieses Plugin geben. Und man hat auch angekündigt, dass es von der 11.2er-Version auch eine Debugging-Flash-Version geben soll. Das hat die Gnash und Lightspark-Entwickler so ein bisschen gefreut, weil sie dann halt die Möglichkeit haben, noch besser ihre Produkte zu machen, indem sie halt eine Flash-Debugging-Version haben und dann tatsächlich auch debuggen können und dann Fehlerchen und kleine Implementierungen so ein bisschen nachvollziehen können und das dann auch in ihre Gnash oder halt Lightspark-Version mit hineinpacken können. Aber insgesamt sehe ich Flash am Aussterben und sehe momentan tatsächlich für den Bereich, wo ich Flash noch sehe, Videobereich, sehe ich gute Alternativen, die wunderbar funktionieren und da müssen wir halt mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. 11.2 wird quasi die letzte Version sein, aber es wird auch, also die Updates, die es jetzt auch für 11.1 glaube ich gab, die wird es natürlich auch für 11.2 geben. Das heißt, man kriegt regelmäßig Security-Updates, eine neue Build oder sowas von der 11.2er-Version. Aber es wird halt keine 12er-Version oder keine 11.3er-Version mit neuen Features und Funktionen für den herkömmlichen Linux-Markt, so wie wir es jetzt kennen, geben. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Für mich, sage ich mal, kein großer Verlust. Ich benutze Flash fast nie mehr. Und deshalb ist das für mich kein großer Verlust. Mich würde interessieren, was ihr zu dem ganzen Thema meint. Benutzt ihr Flash? Gibt es tatsächlich auch, weil das würde mich hochinteressieren, spezielle Anwendungen, wo Flash im Grunde genommen unverzichtbar ist? Und ob ihr das Ganze auch einsetzen möchtet. Natürlich auch jede Menge spannende Themen, die ich heute hatte, die ich angesprochen habe. Da wünsche ich mir natürlich auch Kommentar und Feedback zu. Und ja, bin quasi am Ende der Sendung angekommen und hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Und sage dann jetzt, so wie jedes Mal, und bis zur nächsten Folge. Yippee-yay-yay, du Schweinebacke. Das war's für den Outtake.